sie kommen, sah sie gehen. Nur ein paar blieben bestehen. Der Rest hat den anderen Weg gewählt. Den falschen Weg gewählt. Bist du Freund oder Feind? Verräter oder Held? Wir werden sehen, zu wem du stehst, wenn die Welt untergeht. Meine Freundschaft, die ist wahr. Und für mich ist alles klar. Wenn Ärger kommt, dann lass ihn kommen. Wir haben schon viele Kämpfe gewonnen. Viele haben nicht verstanden. Nun schau sie dir an. Zu alt und zu fett, um aufzustehen. Vielleicht hatten sie das Richtige. Niemand weiß das so genau. Und wir sind auf dem Weg in den Raum. Und sie kriegen das Paradies. Bist du Freund oder Feind? Verräter oder Held? Wir werden sehen, zu wem du stehst, wenn die Welt untergeht. Meine Freundschaft, die ist wahr. Und für mich ist alles klar. Wenn Ärger kommt, dann lass ihn kommen. Wir haben schon viele Kämpfe gewonnen. Oder Feind, Verräter oder Held, wir werden sehen, zu wem du stehst.